Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Unser Thema heute Nacht heißt die größte Katastrophe meines Lebens. Wenn ihr mir von eurer größten Katastrophe, die größte Katastrophe aus eurem Leben erzählen wollt, dann ruft mich ganz einfach an, hier in Köln, 0800 5678 111. Das ist eine gebührenfreie Telefonnummer und auch eine gebührenfreie Faxnummer haben wir, 0800 5678 110. Die größte Katastrophe meines Lebens. Und jetzt begrüße ich als erste Anruferin heute Nacht die Nadine. Und Nadine ist 20 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Nadine. Meine größte Katastrophe. Ja. Letzte Woche ist mein Freund beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Letzte Woche? Letzte Woche, Dienstag. Nadine, gehst du noch ein bisschen näher ans Telefon? Ja. Wie ist denn das passiert? Ja, erst von der Nacht, von Montag auf Dienstag, nachts über die Autobahn gefahren. Mhm. Und ein Geisterfahrer ist ihm entgegengefahren. Und ja. Dann ist es zum Unfall gekommen. Ja. Sind beide Fahrer ums Leben gekommen? Nein. Nur dein Freund? Nur mein Freund. Und der andere, der Verursacher, weißt du von dem was? Ich weiß es jetzt nicht mit Bestimmtheit, aber ich glaube, er liegt im Koma oder so. Mhm. Wann hast du davon erfahren? Wie bitte? Wann hast du davon erfahren? Ich wurde Dienstagmorgen, bevor ich zur Arbeit bin, angerufen. Von wem? Von der Mutter meines Freundes. Mhm. Also ihr lebt nicht zusammen in einer Wohnung? Doch, wir leben zusammen in einer Wohnung. Hast du ihn denn gar nicht vermisst in der Nacht? Ja. Oder am Morgen? Ja, ich habe mich am Morgen gewundert, dass er nicht da war. Und was hast du da gedacht? Sorgen gemacht. Aber das ist... hätte sein können, dass er vielleicht auch zu Hause geschlafen hat. Das kam auch schon vor. Ja. Dann hat die Mutter dich angerufen. Mhm. Kann man so eine unfassbare Nachricht überhaupt im ersten Moment verstehen und glauben? Ich kann es jetzt noch nicht glauben. Ich kann es einfach nicht. Ich denke, jetzt kommt das vielleicht jeden Moment zur Tür hinein. Ich weiß nicht, also so gefühlsmäßig. Ich bin ein Mensch, der seine Gefühle nicht so offen zeigen kann. Und wie lange wart ihr zusammen? Wir sind ja 3 Jahre zusammen gewesen. Wie lange wohnt ihr schon zusammen? Seit einem Jahr. Seit einem Jahr. Mhm. Wir wollten nächstes Jahr auch heiraten. Wir wollten eine Familie gründen. Hat man dir was erzählt? War er sofort am Unfallort tot oder ist er im Krankenhaus gestorben? Er ist am Unfallort auch gestorben. Mhm. Die Beerdigung war schon? Die war am Montag. Und seit Montag bin ich ja nicht mehr aus dem Haus gesehen. Hm. Aus dem Haus gegangen. Weil ich denke, dass er vielleicht zu mir zurückkommt. Wie meinst du das? Ich habe hier nichts verändert. Also alles noch so, wie es war, als er gegangen ist. Und ich denke, ich kann das noch nicht glauben, dass er tot ist. Mhm. Wie hast du denn die Beerdigung verkraftet, Nadine? Es war hart. Mir wurde angeboten, dass ich ihn noch mal sehe, aber ja, meine Eltern haben mir davon abgeraten. Sie meinten, ich sollte ihn so in Erinnerung behalten, wie ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Mhm. Hast du dann am Montagabend, bist du dann wieder zu dir oder zu euch nach Hause alleine gegangen? Ja. Und hast alleine? Ich wollte alleine sein und ich will immer noch alleine sein. Kannst du nachts schlafen? Nee, kaum. Ich liege in meinem Bett wach und denke halt, vielleicht kommt er, vielleicht ist das alles nicht wahr. Du hast nichts verändert in der Wohnung? Nein. Hast du mit deinem Freund mal so über Tod geredet früher? War das mal ein Thema bei euch? Eigentlich nie so direkt, weil wir haben unsere Zukunft geplant und haben wir so über Tod eigentlich weniger gesprochen. Hochzeitstermin stand auch schon fest. Es war also eine sehr, sehr gute und tolle Beziehung. Es war meine große Liebe und er ist es immer noch. Warst du seit dem Montag schon auf dem Friedhof? Nein. So weit bin ich noch nicht. Ich habe auch bis jetzt mit niemandem mal so drüber gesprochen. Mit niemandem? Nee. Also meine Mutter hat heute Abend noch angerufen und ich habe ihr gesagt, ich möchte jetzt erstmal ein paar Tage für mich allein sein. Wie war denn dein Verhältnis zu deinen, ich sag's mal, Schwiegereltern in Anführungszeichen? Das war ein gutes Verhältnis, wir haben uns gut verstanden. Und du telefonierst mit deinen Schwiegereltern jetzt auch gar nicht? Seit Montag habe ich bis jetzt noch keinen Kontakt mehr gehabt. Was machst du den ganzen Tag, Nadine? Was mache ich den ganzen Tag? Ja. Ich habe jetzt mir erstmal Urlaub genommen. Ja. Sitzen, nachdenken. Eigentlich nicht viel. Kommt man da in solche Phasen, dass man Fotos anguckt, Briefe liest, Musik hört, die man zusammen? Ja. Weinst du viel? Ich habe sie geweint. Mittlerweile kann ich nicht mehr weinen. Das hört sich jetzt vielleicht auch hart an, aber ich weiß nicht, meine Tränen sind versiegt. Ich leer wäre. Ich möchte weinen, bloß ich kann es nicht mehr. Sprichst du so mit ihnen? Was heißt sprechen? Nicht direkt. Ich denke viel an ihn und ich denke auch an viele Erlebnisse, die wir zusammen hatten. Und was war das schönste Erlebnis? Das schönste Erlebnis? Der Tag, den wir uns kennengelernt haben. Das war an seinem 18. Geburtstag. Das war das Schönste und unseren Urlaub, den wir über Weihnachten hatten. Wo wart ihr? Wir waren über Weihnachten in Ägypten. War wunderschön. Noch einige Fotos von. Wie alt war dein Freund? Er war ein Jahr älter als ich, 21. 21. Jetzt rufst du hier bei mir an. Nachdem du mit niemandem geredet hast all die Tage. Ich weiß nicht, ich denke mir, es ist vielleicht leichter, mit jemandem zu sprechen, der mir vielleicht nicht so nahe steht. Das Schlimme an solchen Situationen, Nadine, ist, dass man als Außenstehender eigentlich nicht helfen kann. Aber es hilft mir schon ungemein, so ein bisschen darüber zu sprechen. Ja, das ist schon eine Hilfe. Die Hilfe besteht, glaube ich, ausschließlich darin, dass man redet oder dass man zuhört. Und deswegen dachte ich gerade so, als du sagtest, du hast keinen Kontakt zu deinen Schwiegereltern, keinen Kontakt zu deiner Mutter im Moment, dass du diese Kontakte doch wieder suchen solltest und dass du dich nicht so zurück... Das werde ich auch tun, bloß im Moment war ich noch nicht so weit. Hast du Freundinnen, nahe Freunde? Ja. Viele gemeinsame Freunde, die warten. Ja, und wollen die nicht mit dir auch in Kontakt sein jetzt? Wollen sie schon, bloß momentan gehe ich nicht ans Telefon und auch nicht an die Tür. Kannst du überhaupt was essen im Moment? Kaum. Also ich habe seit letzter Woche 4 Kilo abgenommen. Muss schon was helfen. Ist der Schmerz so stark im Moment, dass du manchmal denkst, du hältst das nicht aus? Der Schmerz ist sehr groß. Auf der anderen Seite denke ich wiederum, er hätte es nicht gewollt, dass ich mir vielleicht was antue oder so. Bestimmt hätte er das nicht gewollt. Nein. Ganz bestimmt nicht. Nein. Glaube ich nicht. Mhm. Du musst jetzt immer sehr viel an ihn denken, was er gerne gewollt hätte. Auch wie du dich verhältst und wie es dir ergehen soll. Ja, er hätte wahrscheinlich gewollt, dass ich jetzt momentan im Kreise der Familie bin, meinen Freunden. Aber ich denke mir, ich muss mit meinem Schmerz erstmal selber fertig werden. Und ich glaube, langfristig, Nadine, musst du auch immer so denken, dass er will, wo immer er jetzt auch ist, er will, dass du wieder glücklich wirst irgendwann. Irgendwann. Und er möchte nicht, dass du Zeit deines Lebens in Trauer bist und in Verzweiflung. Hm. Vielleicht ist es ein ganz normales Verhalten, dass du dich im Moment ein bisschen abkapselst. Aber ich glaube, bald musst du schon reden. Rede mit den Leuten über ihn. Redet über die Vergangenheit, über all das Schöne, was ihr miteinander erlebt habt. Auch mit den Freunden. Ich glaube, das ist vielleicht heute sogar schon Anfang gewesen. Hm. Und vielleicht ist auch der nächste Schritt, einen Besuch am Grab zu machen. So schwer das auch fällt, aber vielleicht bringt das auch wieder mehr Realität dann für dich in deine Lebenssituation hinein. Aber das Wichtigste ist Kontakte und Reden mit Menschen, die man mag. Ja. Das tut mir so leid, was du erzählst. Danke. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Jeder sowieso, der einen Menschen verloren hat. Und alle anderen, glaube ich, auch. Nadine, ich möchte, dass du noch ein wenig mit meiner Psychologin redest. Ist das okay? Ja. Nur reden. So wie wir es gemacht haben. Mhm. Das ist die Petra heute Nacht. Ja. Da musst du jetzt auflegen und dann aber auch ans Telefon gehen, wenn es wieder klingelt. Das sind dann wir. Hm? Ja, okay. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll, Nadine, jetzt. Ich kann nur noch mal sagen, dass es mir super, super leid tut. Mhm. Danke dir, Damian. Auf Wiederhören. Es geht weiter mit Dave. Ja. Dave ist 17 Jahre alt, ja. Guten Morgen. Hallo. Dave, hallo? Ja, hallo Dave, ich höre dich. Ja. Du hörst mich auch. Ja, nicht mehr so gut, aber ich höre dich noch. Das Thema heißt die größte Katastrophe meines Lebens heute. Ja. Magst du erzählen von dem, was dir widerfahren ist? Ja, ich war beim Eschede-Unglück dabei. Du warst dabei? Ja. Warst du in dem Zug? Ich war im Zug. Dave, gehst du bitte auch näher ans Telefon? Ja, ich bin... Ja, so ist besser schon. Ja. Mhm. Du warst im Zug bei dem Eschede-Unglück? Ja. Ich war... In welchem Wagen warst du? Ich war in der zweiten Sektion. Ja. Du hast sicher schon sehr viel darüber gesprochen, was dir da widerfahren ist. Nicht sehr viel. Nicht sehr viel? Nein. Wie kommt das? Ich meine, es als ich dann zu Hause war, gab es einige Leute, die wussten das einfach, dass ich da dabei war. Und das Einzige, was ich andauernd gehört habe, ist, wie es ihnen leid tun würde und wenn ich irgendwie Hilfe brauchen würde. Leute, mit denen ich vorher nie was zu tun hatte. Und das ist einfach alles so falsch gewesen. Das ist dir auf die Nerven gegangen, dass die das so gesagt haben. Nerven ist gut, ja. Was ich, wollte einfach, dass sie mich damit erstmal einfach in Ruhe lassen. Mhm. Warst du verletzt eigentlich? Nein, nicht wirklich. Mhm. Ich habe eigentlich kaum was abbekommen. Bist du denn psychologisch betreut worden danach? Ich hätte das so machen können, aber ich habe das eigentlich abgelehnt. Mhm. Warum hast du das abgelehnt? weil ich einfach nicht mit einem Psychologen darüber reden kann. Mhm. Kannst du mir erzählen, was du genau da erlebt hast? Oder magst du mir das erzählen? Ja, ich denke schon. Nochmal. Ich meine, in unserem Wagen ist nicht so viel los gewesen eigentlich. Also ja. Wir hatten eigentlich noch recht viel Glück. Es war halt so, dass uns eigentlich relativ schnell auch geholfen wurde. Also bei uns ist wirklich nicht viel passiert, aber. Das muss ein super Schock gewesen sein, dieser Moment, wo der Aufprall passierte. Hast du das? Das war gerade das Komische. Also in dem Moment da ging es eigentlich. Ich meine, ich hatte schon ziemlich viel Schiss, aber man hat es einfach nicht so krass gemerkt. Also man stellt sich das vielleicht vor, als das total krass wäre, wenn man total durch den Waggon geschleudert wird. Ja, bei uns einfach nicht so der Fall. Ich bin nach vorne gefallen, aber das war eigentlich relativ harmlos. Also du warst doch nicht eingeklemmt irgendwie, oder? Nein, eingeklemmt. Ja. Also die ganzen Waggon ging es eigentlich recht gut. Also es war wohl viel verschoben, einfach verzogen am Material, aber es ist nicht wirklich zerquetscht worden. Wie lange warst du dann in dem Waggon? Es war circa eine Stunde. Also eine Stunde? Ja, also... Du konntest nicht raus, es war alles blockiert. Wir sollten nicht raus zuerst. Also es wurden zuerst, also ich meine, es waren unglaublich schnelle Hilfskräfte da, also es waren unglaublich viel, vom technischen Hilfswerk bis Soldaten und... Waren denn in deinem Waggon verletzte oder gar schwer verletzte Menschen? Ja, also es gab selbst Tote, aber die sind, also es gab keine besonders krassen irgendwie Todesfälle. Also es gab welche, die meisten hatten Unglück, die gerade in dem Moment standen oder so. Mhm. Ich stell mir das sehr, sehr, sehr belastend vor, eine Stunde in so einem Unglückswaggon verharren zu müssen. War das für dich sehr schwer und sehr... Nein, das ging ja gerade noch. Also ich wusste ja auch gar nicht richtig, was los war. Mhm. Ich saß dann da, ich war vielleicht ein bisschen apathisch und das war eigentlich so, die ganze Atmosphäre kam mir so vor, wenn man an irgendeinem Bahnhof steht und wartet, bis der Zug weiterfährt. Man hat sich mit den Leuten eigentlich unterhalten. Man hat eigentlich nur so gefragt, was denn jetzt also, passiert. Du hast in dem Moment gar nicht kapiert, in welcher Riesenkatastrophe du verstrickt warst. Erst als wir rauskamen, haben wir dann halt gesehen. Also das wie lange warst du dann noch an dem Unfallort? An dem Unfallort, es geht. Also zuerst wurden wir relativ selektiert nach schwerer Verletzten und ja, also es ging eigentlich, aber ich weiß nicht mehr genau. Also es war auf gar keinen Fall länger als eine Stunde. Mhm. Hast du noch schlimme Eindrücke gehabt von schwer verletzten Menschen irgendwo am... Also es ging, also am Ende ging dann halt die Bergung los. Und ich meine, ich habe wirklich jetzt nicht sehr, sehr Schlimmes gesehen, aber ich meine, es hat mir schon gereicht. Ich habe Körper gesehen, die einfach komplett die waren komplett eingepackt und man wusste auch schon, was mit denen los sein würde. Und... Auch so wie... Bitte? Ja, seine Rettungssanitäter, man hat ihn auch am Gesichtsausdruck angesehen, dass das wohl nicht so was Alltägliches war. Jetzt ist einige Zeit vergangen seitdem und du wirst für dich mit Sicherheit sehr viel darüber nachgedacht haben, wenn nicht täglich darüber nachdenken. Was ist für dich das Schlimmste an diesem Unglücksfall, wenn du das jetzt so sagen solltest? Ich weiß es, aber einfach nur die Tatsache, wenn man sich überlegt, also man hört vorher so viel aus den Nachrichten an Todesfällen und sonst was. Also wenn man sich einfach überlegt, dass man einfach, wenn man irgendwie anders gesessen hätte oder wenn man einfach nur irgendwie, wenn das irgendwie anders abgelaufen ist, man einfach tot sein kann, zum Teil nicht mehr erkennbar tot sein kann. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Ja. Bist du das erste Mal so nah konfrontiert worden mit Tod und Unglück? Ja, meine Oma ist gestorben, da war ich 13, aber das habe ich eigentlich... Mhm. Das war eigentlich dasselbe. Wie hat sich jetzt dein Leben seit diesem Unglück verändert? Ich schaffe einfach gar nichts mehr so. Ich bin in allen Lebenslagen habe ich mich einfach. Ich meine, ich habe mich einfach in jeder Lebenslage einfach langsam weggesondert von meiner Umwelt, alles was mir nicht mehr wichtig erschien. Was machst denn du? Bist du Schüler noch? Ja, natürlich. Ja. Noch ist gut. Ja. Welche Klasse, welche Stufe? Ich bin in der 12. Mhm. Kriegst du die Schule überhaupt noch gebacken oder geht das da auch sehr bergab seitdem? Na, ich bin vor 2 Jahren vorversetzt worden. Ich habe eigentlich sonst nie Probleme gehabt, aber ich meine, ich bin kaum noch in der Schule, aber. Du lebst bei deinen Eltern? Ja. Wie gehen die denn mit dir um und mit diesem Unglück, was dir geschehen ist? Also die merken es schon, aber ich hab auch deswegen viel Streit mit ihnen gehabt. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen und ich möchte darüber nicht reden. Also du mauerst richtig um dich herum alles zu. Ich wünsche, dass ich das nicht müsste, aber ich kann einfach auch nicht anders, weil. Es gibt auch keinen ganz guten Freund, mit dem du da mal sehr offen drüber hättest reden können. Schon, aber ich kann auch mit dem nicht drüber reden. Einfach jeden, den ich kannte. Ich hab's. Bist du einsamer geworden seitdem? Für die anderen vielleicht nicht unbedingt, aber für mich auf jeden Fall. Unternimmst du auch weniger? Hängst du einfach mit zu Hause auch rum oder machst alleine nur was? Ich bin eigentlich nur noch zu Hause. Ich habe auch ziemlich viel Angst, auf die Straße zu gehen. Und? Hast du eine Freundin? Nein, nicht mehr. Hattest du zu der Zeit damals eine Freundin? Ja. Und ist das deshalb auch in die Brüche gegangen? Ja, auch sie wollte mir auch unbedingt helfen und ich wollte das nicht. Und die meisten Menschen haben das einfach auch nicht verstanden. Ich habe eigentlich wenigstens gedacht, dass sie mich dann in Ruhe lassen, wenn ich darum bitte, aber keiner hat das irgendwie gemacht. Alle haben mich nur bejammert und sag mal, jetzt rufst du mich heute Abend hier an. Du, der eigentlich gar nicht reden will, der rundherum um sich alles zumacht. Das ist ja eigentlich eine ganz tolle Sache, dass du jetzt zum ersten Mal reden willst. Das heißt, da ist doch wohl doch ein großes Bedürfnis da. Ja, aber ich kann einfach nicht mit jemandem reden, den ich kenne. Deshalb? Ich kann auch nicht bei so einer Telefonseelsorge anrufen, das sind auch erst nur Idioten. Hast du mal versucht? Ja, aber jetzt, ich konnte gar nichts irgendwie, weil damit auch vielleicht ein bisschen überlastet ist, auch nichts Alltägliches. Was möchtest du denn gerne, wie die Leute jetzt mit dir umgehen sollten? Ich weiß es auch nicht. Momentan ist es so, dass die Leute bei mir alles falsch machen einfach. Hast du den Eindruck so für dich, dass es dir eigentlich anstatt immer ein bisschen besser, immer ein bisschen schlechter geht? Eigentlich schon, ja. Hast du Angst vor der Zukunft? Das eigentlich nicht. Was sind so deine Pläne? Was möchtest du mal machen? Ich möchte gar nichts mehr machen. Das klingt dann aber nicht nach einer tollen Zukunftsvorstellung. Das klingt sehr depressiv, ne? Und sehr finster. Was waren denn früher deine Pläne? Ich war mir früher auch nicht besonders drüber klar. Ich wollte irgendwas studieren, vielleicht irgendwas im Informatikbereich. Okay, ist es richtig? Ich habe den Eindruck, dass du seit diesem Vorfall keine schöne und gute Stunde mehr verlebt hast. Ist das richtig? Nicht unbedingt. Was machst du samstags zum Beispiel, Samstagabend? Ja, also meistens, ich bin eigentlich fast nur zu Hause. Pass auf, Dave. Ich habe schon gerade gemerkt, dass du sehr skeptisch bist, Leuten gegenüber, vielleicht auch professionellen Leuten gegenüber, dass die nicht richtig dir zuhören oder dir die Birne zulabern. Ich glaube allerdings, nimm es jetzt hin oder lass es sein, ich glaube allerdings, dass du ganz dringend eine neutrale Person brauchst, mit der du immer regelmäßig quatschen kannst. Einen Psychologen, einen Therapeuten. Und ich finde, dass du den dir suchen solltest. Und wir sind dir gerne behilflich, gleich noch, vielleicht im Anschluss an unser Gespräch, wie du an so eine Person rankommst. Weil du bist völlig in dir verkapselt. Und das werden auch deine Leute gar nicht mehr schaffen, dich da jetzt rauszuholen. Du brauchst eine Person, die du ernst nimmst und die neutral ist. Ich würde gerne, dass du gleich mit einer Psychologin nochmal sprichst, mit der Petra. Das heißt, wir rufen dich zurück. Hallo? Jetzt ist er weggerutscht. Lieber Dave, wenn du mich noch hören solltest, lege bitte auf, damit wir dich gleich zurückrufen können. Das heißt, dass meine Psychologin, die Petra, dich zurückrufen kann. Es geht weiter mit Klaus und Klaus ist 43 Jahre alt. Hallo Klaus. Guten Abend, Domian. Ja, Klaus. Ich sitze schon die ganze Zeit am Telefon, höre. Ich habe aber eine sehr schlechte Verbindung. Ja, die stabilisiert sich jetzt, während wir reden. Ja. Mhm. Ich verstehe dich nämlich ganz schlecht. Ich habe den Ton abgeschaltet. Mhm. Lass den Ton bitte abgeschaltet und das wird schon jetzt kommen. Ja, ich habe das Schwebebahnunglück hier in Wuppertal miterlebt als Passagier, als Fahrgast. Als Fahrgast hast du das miterlebt? Ja, ich saß da dran. Und ich war einer der ganz Glücklichen gewesen, die dieses Unglück unverletzt überlebt haben. Das heißt, du bist abgestürzt mit der Schwebebahn? Ja, genau. Mhm. Beschreib uns doch mal genau, was da passiert ist und wie du das empfunden hast. Das ist ganz schwierig, weil du weißt ja wahrscheinlich, dass die Schwebebahn als sicherstes Verkehrsmittel der Welt geht. Mhm. Und als Wuppertaler setzt man sich einfach da rein, schlechte Bildzeitung auf und fährt. Mhm. Ja. Und ich bin, ich habe die erste Schwebebahn genommen von Zoo-Stadion. Das spielt auch der Wuppertaler SV, aber das spielt jetzt keine Rolle. Nee. Und ich setze mich zum Glück, ganz hinten rein und schlag die Bild-Zeitung auf. Und dann gab es einen Knall. Ja, ich kann das nicht beschreiben. Wir stellen uns das von außen immer so spektakulär vor, wenn man dabei ist. Aber wahrscheinlich, wenn man dabei ist, sind, wie du sagst, ein Knall und das war's dann schon, ne? Das war's schon, ja. Kannst du dich an diesen Fall, an dieses Runterfallen erinnern? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Warst du bewusstlos? Nein, ich war nicht bewusstlos gewesen. Die Schwebebahn, also von dem Absturz selber, könnte ich sagen, gar nicht. Gar nicht. Wann setzen denn deine Erinnerungen wieder ein? Meine Erinnerungen haben eingesetzt, als ich rausgesprungen bin, weil sich wahrscheinlich durch die Sicherheitsanlagen an den Türen, die Türen öffnen sich oder was, die Schwebebahn lag in Europa, ich hatte einen Schock gehabt und bin nur, die Wupper war zu der Zeit glücklicherweise nur 30 oder 40 Zentimeter tief gewesen. Sonst wäre es noch viel schlimmer gekommen. Ja, ich bin aber ans Ufer gegangen. Ja. Und normalerweise halte ich mich für eine starke Persönlichkeit. Mhm. Ich war kletschnass gewesen und ich habe nur gezittert. Mhm. Hast du da kapiert, was passiert ist, als du dann am Ufer warst? Ja, so ungefähr. Mhm. Ja. Mhm. Und aber du bist überhaupt nicht verletzt worden, keine Schramme, kein Verstauchen. Doch, ein paar Schrammen, das war gewesen, aber mir war unwahrscheinlich kalt gewesen. Was macht man dann, wenn man gerade so etwas, wenn man dem Tode gerade so entronnen ist? Da stehst du nun nass am Rande der Wupper. Diese Gedanken, die habe ich mir eigentlich erst hinterher gemacht. Mhm. Und hinterher habe ich auch zu mir gesagt, warum hast du den Verletzten oder den, also es sind jetzt letzte Woche war das vierte Todesopfer gewesen. Mhm. Warum hast du den Leuten nicht geholfen? Und dann sagt man doch zu sich, Mensch, was warst du ein Feigling gewesen? Ja, sagt man das? Ja. Auch wenn man noch ein bisschen drüber nachdenkt? Nein. Wenn man drüber nachdenkt, doch. Aber was hättest du denn machen können? Du standst doch noch auch unter Schock und du bist ja auch kein Fachmann. Zumal, soweit ich informiert bin, kamen ja ganz schnell sehr viele Hilfskräfte auch dorthin. Und die haben mich dann ins Krankenhaus gefahren zu einer Untersuchung. Da bin ich aber dann wieder entlassen worden, beziehungsweise mit trockenen Sachen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, warum hast du den Verletzten nicht geholfen? Also das waren erst schließlich 48 gewesen und dass da drei Tote bei waren. Das konnte natürlich zu dem Zeitpunkt keiner wissen. Außerdem, man sitzt in der Schwebebahn und sagt, da kann ja nun gar nichts passieren. Als du da aus dem Krankenhaus entlassen wurdest, nach dem Unglück, Was hast du da gemacht? Bist du da noch rausgegangen, gefahren? Oder was passiert dann? Nein, da habe ich mir ein Taxi bestellt. Mhm. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir die Nachrichten angeguckt und habe gedacht, Menschenskind nochmal. Und auf der einen Seite war ich wahnsinnig glücklich gewesen, dass ich unverletzt davon gekommen bin. Aber auf der anderen Seite habe ich mir Vorwürfe wiederum gemacht. Dass du nicht geholfen hast. Hast du den Verletzten nicht geholfen? Machst du dir diese Vorwürfe heute auch immer noch? Schwer zu sagen. Konnte ich überhaupt helfen? Weißt du mal, klar, ich will dir mal als Außenstehender was sagen. Es ist sehr ehrenwert, dass du das denkst. Aber du hast es genau richtig gerade formuliert. Du hättest gar nicht helfen können in dem Moment. Genau. Du hättest diesen Vorwurf brauchst du dir wirklich nicht zu machen. Sei glücklich, dass du so davon gekommen bist. Ja, aber irgendwie denkt man doch, und das ist das auch die Sache, wie der Vorgänger, das war der Jan, glaube ich, gewesen. Der Dave vorhin. Oder Dave. Mhm. Mit dem ECE-Unglück. Mhm. Dass man immer wieder auf diese Sachen angesprochen wird. Erzähl doch mal, wie das gewesen ist, als du da hinten drin in der Schwebebahn gesessen hast und das Ding abgestürzt. Jetzt habe ich dich auch gerade so gefragt. Ja. Also, ich weiß es nicht, also... Ich kann nur zu den Leuten sagen, mach es mal selber mit. Mm, Aber in dem Moment denkt man gar nicht, das geht so schnell und man... Wo wolltest du eigentlich, wolltest du zur Arbeit fahren? Nein, das war wiederum eine andere Sache. Ich kam von einer späten Backgammon-Party. Das war es war ja der Tag von Sonntag auf Montag gewesen. Und du wolltest nach Hause? Ich wollte nach Hause. Und dann habe ich mir gedacht, dann nimmst du die erste Spätbahn. Und die hatte schon Verspätung. Und das möchte ich, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt dazugehört, das muss ich der Stadtwerke Wuppertal anlasten. Die stellen übers Wochenende Firmen ein, die Schwebebahn bis ins Jahr 2001 sanieren müssen wegen des 100-jährigen Geburtstags. Ja. Und die stehen so unter Zeitdruck und ich weiß nicht, ob du dir, ob du das näher kennst, da sind Sachen verschlammt worden. Oder ja, ja, wir haben es ja alle in den Zeitungen gelesen und im Fernsehen gesehen. Hast du eigentlich eine Familie? Ja. Und auch eine Frau, die dann zu Hause war, als du dann auch nach Hause kamst? Nein, ich bin geschieden. Ach, du lebst alleine. Du lebst alleine. Nein, alleine lebe ich nicht, aber ich bin geschieden. Mhm. Also, aber es war jemand dann zu Hause, als du nach Hause kamst? Ja. Was hat denn derjenige dann gesagt und wie hast du dem das mitgeteilt? Die waren ganz überrascht gewesen, dass ich in dieser Schwebebahn gesessen habe. Und das hat mich auch wahnsinnig genervt. Da musste ich sofort wieder gehen. Mhm. Also ich konnte... Du wolltest gar nicht reden? Nee. Du wolltest da gar nicht reden? Nee. Empfindest du dieses Unglück, so schlimm und so tragisch es für viele Leute ausgegangen ist, als zweiten Geburtstag für dich selbst? Als für mich sehr... Ja, muss ich doch schon sagen, weil ich hatte vor 20 Jahren hatte ich mal einen ganz, ganz schweren Motorradunfall gehabt. Mhm. Und da lag ich, wie man hier so in Wuppertal sagt, so auf der Kippe. Mhm. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, würde ich mal sagen, also boah, da habe ich verdammt Masse gehabt. Also der liebe Gott will dich noch nicht haben, Klaus. Oh Mann, an Gott glaube ich nicht. Nein, das war einfach eher so ein Spruch. Aber du hast auf jeden Fall einen guten Schutzengel gehabt. Oder es war einfach ein wunderbarer Zufall, ein großes Glück, dass du davon gekommen bist. Ja, aber ich will nur dabei sagen, irgendwie ist das doch komisch. Ich verliere die ganze Nacht im Backgammon. Hätte ich gewonnen, wäre ich sowieso mit dem Taxi gefahren. Mhm. Jetzt war ich aber ein bisschen... Hör mal, du hast beim Spiel verloren, aber du hast dein Leben nochmal gewonnen. Und das ist schon eine tolle Sache. Ja, ja, da freuen wir uns alle drüber. Mir tun nur die Leute leid, die verletzt verletzt worden sind und vor allen Dingen natürlich die Todesopfer. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Und du hast hier ganz frei erzählt, obwohl es dir teilweise auf den Geist geht, zu reden, wenn die Leute dich so ansprechen. Nein, mit dir könnte ich das gut machen, weil ich verfolge deine Sendung und du bist offen, du bist ehrlich, du sagst auch anderen Leuten manchmal deine Meinung. Mhm. Und deshalb wollte ich mal anrufen, weil also so leicht geht das natürlich nicht von der Seele. Würdest du gerne mit meiner Psychologin auch nochmal reden? Jetzt im Nachhinein? Na klar. Ja? Sicher. Dann halte dich mal bereit. Ich vermute mal, dass die Petra im Moment noch spricht, aber sie ruft dich auf jeden Fall in den nächsten 15 bis 20 Minuten zurück. Gut, alles klar. Alles Gute und nochmal, wir freuen uns, dass du kann ich jetzt den Ton wieder einschalten? Du kannst den Ton wieder einschalten und leg das Telefon auf. Alles klar, danke. Tschüss, tschüss Klaus. 1.36 Uhr und 26 Sekunden und jetzt gibt es eine kleine Pause bei uns. Und 47 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema die größte Katastrophe meines Lebens. Wenn ihr mir darüber erzählen möchtet, ruft mich ganz einfach an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich Miriam und Miriam ist 21 Jahre alt. Schönen guten Morgen, Miriam. Ja, hallo. Du hast dich auch zu diesem sehr ernsten Thema bei uns gemeldet heute Nacht. Mhm. Was ist passiert? Passiert ist noch nichts, aber es wird wahrscheinlich die größte Katastrophe meines Lebens passieren, nämlich der Tod einer naheliegenden Person. Wer ist das? Meine Mutter. Ist sie sehr, sehr schwer krank? Sehr. Was für eine Krankheit hat sie? Lungenkrebs. Miriam, gehst du bitte auch näher ans Telefon? Ja, ich bin schon ganz nah dran. Ja. Ich kann leider nicht lauter sprechen. Nein, es geht schon so. Mhm. Weil du sonst jemanden störst, oder? Nein, nein. Mhm. Weil ich bin im Moment so perplex, also ich weiß gar nicht mehr ein noch aus. Wie fortgeschritten ist denn die Krankheit bei deiner Mutter? Vor ein paar Wochen hieß es noch, sie könnte höchstens ein Jahr leben. Mhm. Jetzt ist die Krankheit inzwischen aber sehr weit fortgeschritten und noch nicht mal ein Jahr. Also könnte morgen, übermorgen, können sie nicht genau sagen. Wer hat dir das so gesagt? Sie selbst? Die ja? Ärzte. Die Ärzte haben dir das gesagt? Mhm. Hm. Lebt dein Vater noch? Ja, er lebt. Er ist auch gerade bei ihr im Krankenhaus. Ja. Hast du auch Geschwister? Mhm. Zwei ältere Brüder. Ja. Und gab es ein Gespräch zwischen den Geschwistern also und dir mit den Ärzten? Oder wie kam es überhaupt, dass du mit den Ärzten geredet hast? Ich bin die ganze Zeit bei ihr gewesen, schon seitdem wir, also sie, wir wissen, dass sie Krebs hat seit März, Ende März. Mhm. Und seitdem bin ich ununterbrochen bei ihr, also. Ja, und dann gibt es den Kontakt natürlich mit den Ärzten, ja. Ja, ich habe ständig mit denen geredet. Weiß sie denn um die ernste Situation? sie weiß, dass sie einen Tumor hat und sie hat ja selber Atemnot. Aber dass sie jederzeit sterben könnte, haben wir ja nicht sagen können. Ist es so definitiv von den Ärzten gesagt worden, dass wirklich keine Hoffnung besteht? Ja, definitiv. Definitiv. Wie ist dein Verhältnis zu deiner Mutter? Zuvor war sie sehr gespalten, also wir hatten oft Streit. Aber ich nehme an, das ist normal zwischen Müttern und Töchtern. Mhm. Aber in der letzten Zeit, also war ich ständig bei ihr. Mhm. Und so eine Situation ändert natürlich alles. Klar, klar. Wie alt ist deine Mutter? 49. 49? Mhm. Mhm. Was habt ihr jetzt in der Familie besprochen, du, deine Geschwister und dein Vater? Mein Vater meint, wir sollen uns bis zum Schluss nichts anmerken lassen, weil wenn sie uns so sieht, so niedergeschlagen, wird es ihr noch schlimmer gehen, meint er. Mhm. Das ist doppelt so schwer, so zu tun. Mhm. Wird sie denn in der nächsten Zeit nach Hause können oder muss sie im Krankenhaus bleiben? Wir hatten sie ja nach Hause entlassen, weil sie dachten, sie soll halt im familiären Umkreis, wenn sie schon sterben sollte, so gut es geht, sollte sie es haben. Mhm. Nur hatte sie Fieber und ganz schlimmes Husten. Dann haben wir sie ins Krankenhaus gebracht und ich nehme an, sie kommt auch nicht mehr nach Hause. Mhm. Also, seitdem ich das weiß, ist das so. Also ich lebe wie in Trance, also ich weiß gar nicht mehr, was ich mache. Ich bin nur zu Hause oder im Krankenhaus, also ich komme nur nach Hause, um zu schlafen. Wohnst du noch im Haus deiner Eltern oder ja, in der Wohnung? Ich wohne noch so. Ja. Und die anderen auch, die anderen Geschwister? Nee, die nicht mehr. Hast du schon mal einen nahestehenden Menschen verloren? Ja, meine Tante letztes Jahr, aber sie wohnte nicht in unserer Nähe und das ist was ganz anderes, wenn sie so entfernt ist. So schlimm, ich habe so falsche Angst, das gibt's gar nicht. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Geschwistern? Sehr gut. Sehr gut. Was ja eine große Hilfe ist, ne? Ja. Ja, eine große Hilfe ist, dass man gegenseitig sich stützen kann und füreinander da ist. So gut es geht natürlich. Ja, ja, klar. Aber niemand wird das so gut verstehen, wird diesen Schmerz so gut verstehen wie deine Geschwister. Das kam so plötzlich. Sie raucht ja noch nicht mal. Wie hat sich die Krankheit denn bemerkbar gemacht? Ja, sie hatte unheimliche Schmerzen am Oberschenkel oder am Rücken auch. Es hieß immer Bandscheibenvorfall. Bis die Schmerzen nicht mehr erträglich waren, sind wir ins Krankenhaus. Wir waren schon mal im Krankenhaus und da haben sie uns, hat der Arzt eine Spritze gegeben und uns nach Hause entlassen. Und das war eine orthopädische Klinik. Aber zu dem Zeitpunkt war ihr Oberschenkel, da war ein Bruch. Ein Bruch im Oberschenkel? Ja, der Tumor hat ihren Knochen angefressen schon gehabt. Naja, dann sind wir nach Hause und eine Woche später sind wir in ein anderes Krankenhaus und da haben sie den Tumor festgestellt. Das war halt März. Im März war das. Das ist ja alles noch gar nicht lang, ne? Ja, das ging so schnell alles. Als du das dann erfahren hast, da begann wahrscheinlich die erste große Angst, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich die letzte Zeit verbracht habe. Also das war so, also ich könnte nicht sagen, dass ich gelebt habe, also. Was machst du vom Beruf? Ich studiere. Das heißt, du kannst das ein bisschen liegen lassen jetzt und dich um deine Mutter eben kümmern. Fragt deine Mutter dich dann auch danach, wie ernst es ist? Macht sie sich selbst? Hast du den Eindruck, dass sie sich da Gedanken drüber macht? Ja, sicher. Ich sage ja immer, sie soll die Hoffnung nicht aufgeben. Was soll ich sagen? Was macht man therapeutisch mit ihr im Moment? Also eine Chemotherapie macht man nicht bei so einem fortgeschrittenen Tumor. Sie ging zur Bestrahlung, aber nicht die Lunge wurde bestrahlt, sondern der Knochen. Und im Moment ist in der Lunge auch noch eine Infektion. Das hat die Krankheit ja noch erschwert. Also sie ist wirklich sehr schwer krank rundherum. Ja. Hat sich der Knochen denn wieder so stabilisiert, dass sie wenigstens gehen kann? Nein. Auch nicht? Mhm. Sie lag die ganze Zeit nur. Mhm. Über was redest du mit ihr, wenn du den ganzen Tag bei ihr bist? Also ich schaue nur, dass es ihr halt gut geht. Und so unterhalten ist eigentlich nicht Thema. Mhm. Man findet ja auch gar keinen... Thema, man mag ja auch nicht über Belanglosigkeiten reden. Nee. Kann sie denn noch essen? Hat sie Appetit? Im Moment kriegt sie, wie heißt das noch? Künstliche Ernährung. Genau. Mhm. Ach, Miriam. Mhm. Weinst du, wenn du aus dem Krankenhaus rausgehst? Das ist so schwer, ich muss mich so beherrschen, dass ich kann ja nicht, wenn ich weine, sieht man mir das sofort an und ich möchte nicht, dass meine Mutter das sieht. Nein, du darfst nur weinen, wenn du gehst, wenn du aus dem Zimmer rausgehst am Abend. Ja, ich weine dann so sehr, dass meine Augen anschwellen, dass ich kann das nicht versagen, also es geht nicht. Mhm. Also ich habe schon öfter geweint und habe das versucht zu überschminken, alles Mögliche. Mhm. Wenn du dann nach Hause kommst, dann ist dein Vater ja auch da. Nee, er bleibt bei ihr. Ach, er schläft da auch? Ja, ja. Mhm. Das finde ich aber sehr, sehr gut und das sehr, sehr, sehr richtig, was ihr da macht, dass ihr immer beieinander seid, alle. Ja, das haben die Ärzte auch gesagt. Mhm. Wir haben uns um alles gekümmert. Mhm. Ja, wenn das jetzt wirklich so ist und es keine Hoffnung mehr gibt, wie du gerade gesagt hast, dann gibt es nur noch die eine Möglichkeit und den einen Weg, aber den beschreitest du ja schon wunderbar, dass du ihr die letzten Tage, Wochen, Monate so viel Liebe gibst, wie nur irgend möglich. Mhm. Machen wir ja schon. Und du musst auch stark sein, dass du nicht so viel Traurigkeit ihr zeigst. Das ist so schwer. Mhm. Traurig sein ist ja schon schwer und das noch zu verbergen. Mhm. Also ich wünsche es keinem was. Mhm. Ich sag trotzdem nochmal, sei so froh, dass du eine gute Familie hast, dass ihr euch noch habt. Stell dir mal vor, du wärst jetzt ganz alleine mit der Situation. Ja. Das wäre noch viel schlimmer, noch viel schlimmer. Das tröstet dich jetzt nicht sehr, aber ein klein wenig schon. Du hast deinen Vater und du hast deine Geschwister. Sie war bei uns in der Familie die irgendwie alle so zusammengehalten hat, alles organisiert hat. Mhm. Und das wird eine riesengroße Leere, denke ich. Mhm. Die kann man auch nicht stopfen oder so. Nein, die kann man erstmal nicht stopfen. Die muss man einfach aushalten. Es werden Zeiten kommen, wo man einen Abstand gewinnt. Aber bis dahin ist es ein sehr, sehr bitterer und trauriger Weg. Liebe Miriam, ich wünsche dir ganz, ganz viel Durchhaltevermögen. Ja. Und für deine Mutti wünsche ich mir, dass sie nicht so leiden muss. Ja, das wünsche ich mir auch. Dafür bete ich auch immer. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss. Es geht weiter mit Silvia und Silvia ist 26 Jahre alt. Silvia? Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo Domian, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Tja, gegenüber meiner Vorgängerin ist mein Problem doch eher geringer, würde ich sagen. Aber du hast dich auch zu dem Thema gemeldet, die größte Katastrophe meines Lebens. Ja, und die größte Katastrophe meines Lebens ist, dass ich zwei Kinder verloren habe, also in der Schwangerschaft. Ja, wie lange ist das her? Die letzte, das sind jetzt erst ein paar Monate, das war Anfang des Jahres. In der wievielten Woche warst du schwanger? In der 13. Woche. In der 13. Woche, ja. Mhm. Das ist zweimal passiert. Richtig, ja. Weißt du, was los war? Kennst du die medizinischen Ursachen? Nein, das war nicht festzustellen, was die medizinische Ursache war. Also das wurde untersucht alles, dadurch, dass der Embryo also im Mutterleib verstorben ist. Mhm. Und sozusagen ein verhaltener Abort nennt man das. Mhm. Also das ist abgestorben und aber drin geblieben, wurde nicht ausgestoßen. Mhm. Und dann musste ausgeschabt werden und das Ausgeschabte wurde eben untersucht. Aber wie lange ist er noch drin geblieben, als er tot war? Ja, eigentlich nicht sehr lange, weil es sehr früh festgestellt wurde. Also es war maximal 2 oder 3 Tage tot, als es festgestellt wurde. Und da war ich am nächsten Tag, bin ich ins Krankenhaus gegangen und am übernächsten Tag wurde die Ausschabung vorgenommen. Mhm. Also war es vielleicht 4 oder 5 Tage dann noch drin. Mhm. Nun stelle ich mir das schon sehr, sehr schwierig vor, wenn einem das einmal passiert, wenn das beim ersten, wenn das einmal passiert. Ja, nun, ja. Nun ist es bei dir 2-mal passiert. Richtig, ja. Was hat das jetzt in dir ausgelöst und freigesetzt? Bei mir ist es jetzt eben die Angst. Also ich kann mich auf keine Schwangerschaft mehr freuen, weil immer die Angst dabei ist, was passiert, geht es gut oder geht es nicht gut oder wird es dasselbe wie beim letzten Mal sein und auch beim vorletzten Mal. Wenn das einmal passiert, kann man noch sagen, okay, das war jetzt Pech und muss ja nicht das nächste Mal nochmal so sein. Aber beim zweiten Mal ist das dann schon eher, tja, ein Rückschlag. War das beim ersten Mal derselbe Erzeuger wie beim zweiten Mal? Ja, richtig. Und was sagt dein Freund, dein Mann dazu? Ja, ist auch sehr niedergeschlagen. Es war von uns beiden immer ein Wunschkind, beide Male. Und er ist eben auch sehr niedergeschlagen, aber weiß auch nicht, wie er mir helfen soll. Und dein Gynäkologe sagt aber, dass du durchaus nochmal schwanger werden kannst und solltest auch. Ja, natürlich. Mhm. Also er rät mir auch zu einer neuen Schwangerschaft. Es ist eben so, wenn Gleiches 3-mal passiert, wird normalerweise ein Gentest gemacht. Also ob eine Genunverträglichkeit vorliegt zwischen beiden Partnern. Könnte man das nicht jetzt schon mal machen? Das könnte man auch jetzt schon machen, aber ich fürchte mich irgendwie davor. Warum? Vor dem Ergebnis, weil ich nicht weiß, was kommt dabei raus, was sagen mir die Ärzte. Aber ist es vielleicht nicht doch erträglicher, dieses Ergebnis zu hören, wenn es auch negativ ist, als dass du vielleicht nochmal so etwas mitmachen musst? Einerseits und anderes teils. Das ist die Hemmung davor, genauso wie die Hemmung da ist, wieder schwanger zu werden, ist natürlich auch die Hemmung vor einer Gewissheit, dass ich vielleicht mit diesem Partner niemals ein Kind bekommen kann oder dass ich vielleicht nicht dazu fähig bin, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen. Dennoch würde ich, Silvia, ich würde es machen. Ich würde es machen. Ja. Ich finde ja, das ist dann nun mal eben die Wahrheit und dann ist es nun mal so. Und dann kannst du dich und dann könnt ihr euch auch darauf einstellen. Sicher, ja. Ich kann es ja nicht beurteilen, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, dass das weniger dramatisch ist, als wenn du nochmal so etwas mitmachst. Ja, es ist... Und dann müsstest du so einen Test machen. Und wenn der Test gut ausgeht, umso besser für alle Beteiligten. Ja, sicher, aber dass der Test gut ausgeht, ist auch kein Garant dafür. Natürlich nicht, nein, natürlich nicht. Nicht wieder ein Kind zu verlieren. Und auch davor habe ich Angst, dass sie mir bestätigen, dass ich ein gesundes Kind zur Welt bringen kann und es trotzdem wieder zu einer Fehlgeburt kommt. Hast du jetzt einen Plan? Habt ihr Pläne, wann ihr es nochmal angehen wollt? Oder willst du erstmal sagen, sagst du erstmal jetzt... Also wir lassen es eigentlich auf uns zukommen. Mhm. Also wir nehmen nicht so an Verhütungsmitteln oder Ähnliches, weil wir eben denken, was passiert, das passiert. Mhm. Aber es hat auch nach dem ersten Mal, als ich das Kind verloren habe, sehr lange gedauert, bis ich wieder schwanger wurde. Und ich denke, dass dort auch eine innere Hemmschwelle eben existiert, kann sein, ja. Ja. Die den Körper daran hindert, sage ich mal jetzt, wieder schwanger zu werden. Ich habe im Bekanntenkreis 2 Frauen, denen das genauso passiert ist wie dir und die dann aber hinterher beide, kurioserweise, 2 wunderbare Kinder bekommen haben. Ja, ja. Also die Hoffnung ist da. Und ja, sicher schon, aber das Schlimme daran ist, wenn man ein Kind verliert, sagt einem jeder, oh, ich kenne da jemanden, der hat ein Kind verloren und hat danach ein gesundes bekommen. Dann verliert man 2 Kinder und dann findet sich mit Sicherheit jemand, der erzählt, ich kenne jemanden, der 2-mal ein Kind verloren hat und so weiter. Verstehst du, das ist immer Aber dennoch ist es ja ein kleiner Trost, wenn man hört, dass das halt, dass es halt auch, dass sowas möglich ist. Ja, sicher. Aber es tröstet dich, ich merke schon, es tröstet dich jetzt recht wenig im Moment. Ja, ja. Es ist auch, dass ich keinen Sinn darin sehe. Man sagt ja manchmal, alles ist für irgendetwas gut. Aber meiner Ansicht nach war das für überhaupt nichts gut. Was meinst du, wie viele Menschen auf dieser Welt sich das immer wieder fragen? Für was ist dieses Leid gut, was mir oder was uns widerfahren ist? Ja, sicher. Liebe Silvia, ich wünsche dir alles Gute, wünsche euch alles Gute. Ja. Und wünsche dir eine sehr erfolgreiche dritte Schwangerschaft, wann immer sie auch sein mag. Alles Gute. Ich rufe auf jeden Fall an. Mach mal, ja, das würde mich freuen. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt begrüße ich noch Harald und Harald ist 28 Jahre alt. Ich grüße dich, hallo. Schönen guten Morgen. Ich bin mitten in meiner Katastrophe. Das ist eine ziemlich ausweichende Geschichte, ich will mich da kurz fassen. Ja. Ich wurde als Kind von meinem Vater sexuell missbraucht über viele Jahre. Und mein Vater hat sich durch den Alkohol, durch den Suff, 85 das Leben genommen. Durch was? Durch Alkohol? Nee, mein Vater hat Alkohol gesoffen und 1985 hat er sich das Leben genommen. Durch Suff, ja. Das hatte ich nicht verstanden, gar ja. In Suff, ja. Und kurz darauf ist dann auch, durch den Tod ist dann unsere ganze Familie auseinandergebrochen. Mhm. Ich habe dann auch ein halbes Jahr später die Flucht ergriffen, bin dann ausgezogen. Es war nie ein Thema in der Familie und ich habe es immer erfolgreich verdrängt. So ungefähr muss man sich das vorstellen, ein riesengroßer Topf köchelt vor sich hin. Und ich habe alle Kraft aufgewendet, um einen Deckel drauf zu halten, um nichts rein, damit nichts reingestochert wird und damit nichts rauskommt. Mhm. Dann, das hat mir auch wunderbar geklappt und ich habe mich auch wohl gefühlt und es ging jahrelang gut und mir ging es auch sehr gut. Ja. Und Oktober 97 habe ich meinen Freund kennengelernt, neuen. Und der hat eigentlich nach kurzer Zeit schon festgestellt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und ich habe dann, um eigentlich Ruhe zu finden, habe ich ihm so ein paar Brötchen hingeschmissen, so nach dem Motto, friss oder stirb. Mhm. Und er hat immer weiter gedrängelt und immer mehr gedrängelt. Ich wollte dann irgendwann loswerden, aber es ging nicht, weil auch mein Gefühl mir gesagt hat, diesen Mann liebst du und das geht nicht. Ja. Und dann war die Situation für mich so unerträglich, dass ich letztes Jahr im August wollte ich mir das Leben nehmen. Das hat dann fehlgeschlagen. Also im Hintergrund steht, dass dieses immer wieder jetzt peu à peu hochkam, diese Zeit des sexuellen Missbrauchs. Ja. Mhm. Dann habe ich mich in psychotherapeutische Behandlung gegeben, von August letzten Jahres bis Ende Februar diesen Jahres, sehr lange Zeit. War total guten Mutes, bin mit total Motivation bin ich heimgefahren und war einfach zu Hause und bin in ein total tiefes Loch gefallen. Und jetzt bin ich in einem Loch drin, aus dem komme ich, glaube ich, nie wieder raus. Ich kann niemanden anfassen, ich kann niemanden im Prinzip sehen, irgendwelche Menschenmassen um mich drumherum auf einer Armlänge, so, ich kann nichts ertragen. Gibt es den Freund noch? Ja, den gibt's noch. Mhm. Das ist eine sehr schwierige Geschichte. Ich bin ihm, also, wie soll ich sagen, er hält unwahrscheinlich zu mir, er macht mir unwahrscheinlich Mut. Teilweise ist es so, musst du dir vorstellen, er steht bei mir, wir haben zwei getrennte Wohnungen, er steht bei mir vor der Tür, wir sprechen durch die Tür, ich kann ihn nicht reinlassen. So eine Situation. Wieso hast du eigentlich diese therapeutische Behandlung beendet im Februar? Die musste ich beenden. Warum? Die Kasse zahlt nicht mehr. Eigentlich wäre es sicher gut gewesen und richtig, sie noch fortzuführen, ne? Ja, klar. Mhm. Hat jeder gesagt, Kasse zahlt nicht. Ja. Harald, jetzt bin ich ja... Ich bin ja nach wie vor, ich habe jetzt angefangen wieder mit einer ambulanten therapeutischen Behandlung, aber das sind so nicht ganze Schritte, das sind wirklich ganz, ganz kleine halbe Schritte, die wir machen. Und Harald, im Moment habe ich so deinen Tagesablauf, kann ich sagen. Ja. Also nachts lebe ich und tagsüber will ich meine Ruhe haben, Jalousien runter, Kerzen an und so weiter. Pass mal auf, Harald, wir haben jetzt ein Fass aufgemacht und leider können wir beide jetzt nicht weiterreden, weil die Sendung zu Ende ist. Mhm. Aber ich bitte dich sehr herzlich, dass du gleich nochmal mit meiner Psychologin redest, mit der Petra. Mhm. Kann sie dich gleich nochmal anrufen? Ja, das wäre lieb. Dann verabschiede ich mich jetzt von dir und hoffe, dass das Gespräch vielleicht auch noch ein bisschen was in Gang setzt bei dir und dir ein bisschen helfen kann. Alles Gute. Ich danke dir. Tschüss, Harald. Gute Nacht. Gute Nacht. In der Technik Markus Liebetanz. Morgen sind wir wieder da. Ich wünsche euch eine schöne Nacht.